zu verarschen. Ich glaube euch kein Wort. Man könnte ja fast meinen, ihr wärt an jedem Mord. Haltet die Wahrheit in euren Händen, Gottes Wort in eurem Moor. Ihr wollt die Welt doch nur verblenden, jedenfalls kommt's mir so vor. Jeden Tag ein neues Blatt zum Schreiben. Schreiben!